Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute ist Montag, der 20. April und der erste Tag nach den Osterferien. Ich war heute einmal kurz in der Schule und habe mal nach dem Rechten geschaut, hatte befürchtet, dass mein Fach im Lehrerzimmer gefüllt ist bis zum Bersten, aber dem war nicht der Fall. Das ist gut so. Und es gab im Lehrerzimmer nur vereinzelte Kollegen, recht wenig war los. Es gab aber doch einiges zu tun. Noten mussten noch eingetragen werden, weil jetzt demnächst die Prüfungen stattfinden. Dann mussten auch noch Tische gerückt werden, um zu gucken, dass ja die Voraussetzungen für die Prüfungen erfüllt sind. Das bedeutet mindestens 2 Meter Abstand. Und bei uns ist es jetzt in der Planung so, dass maximal 8 SchülerInnen pro Raum sein sollen, plus eine Aufsichtsperson. Und damit einher geht eben auch, dass die Tische entsprechend gestellt werden müssen, ja, dass dieser Abstand entsprechend eingehalten werden kann. Ansonsten gab es noch Planungen bezüglich einer praktischen Prüfung, die wir durchführen. Die funktioniert so, dass die Schüler eine praktische Aufgabe bekommen und dann 6 Zeitstunden haben, die zu erledigen. Das ist eine komplexere Aufgabe, die aus 3 Komponenten besteht. Da ist ein Teil Elektrotechnik drin, muss also eine Schaltung konzipiert und aufgebaut werden. Dann gibt es einen Bereich der Programmierung, wo eine Anwendung erstellt werden muss. Und es gibt auch noch einen Aspekt Datenbanken. Daher sind auch 3 Kollegen daran beteiligt. Und wir haben mal geschaut, wie wir das jetzt machen. Es muss entsprechend eben gewährleistet sein, ja, dass die Schüler wieder ausreichend Platz haben. Deswegen werden wir da viele Räume dann für verwenden. Eine besondere Schwierigkeit entsteht, da wir während dieser Prüfungszeit auch noch ein Prüfungsgespräch führen müssen mit jedem Einzelnen, das so ungefähr 10 Minuten dauern wird. Da schauen wir dann jetzt mal gerade, wie man das einrichten kann, dass auch dort der Sicherheitsabstand jeweils gewahrt wird, war für gewöhnlich so, dass wir die Schüler aus dem Raum herausgeholt haben und dann in einem anderen Raum das Gespräch geführt haben und dann konnten die Schüler entsprechend wieder zurückgehen. So oder so ähnlich planen wir das jetzt auch wieder. Gleichzeitig gibt es einen gestaffelten Beginn, sowohl bei unserer praktischen Prüfung als auch bei den gewöhnlichen Prüfungen ist das so um 1/2 Stunde versetzt. Bei der praktischen Prüfung hatten wir eigentlich sowieso immer mindestens 1 Stunde versetzter Beginn, was uns ermöglicht, in der einen Gruppe dann eine kurze Klärung von Fragen bezüglich der Aufgaben vorzunehmen und dann, wenn die zweite Gruppe kommt, können die eben schon mal losarbeiten, dann machen wir das in der zweiten Gruppe und weil die erste Gruppe dann ja schon so ungefähr 1 Stunde gearbeitet hat, kann man ab diesem Zeitpunkt auch ungefähr mit den mündlichen Prüfungen loslegen. Ja, viel mehr gab es eigentlich auch nicht. Also wir versuchen jetzt die Anforderungen so gut es geht umzusetzen. Das führt eben auch dazu, dass deutlich mehr Personen jetzt beteiligt sind, auch deutlich mehr Räume benutzt werden müssen, also mindestens eine Verdoppelung, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und da dreht sich jetzt einfach extrem viel drum, das irgendwie zu organisieren. Gleichzeitig gibt es noch ein Repetitorium für die Schüler, die Schwierigkeiten haben, aus der Ferne oder online irgendwie lernen zu können. Dafür wurden jetzt Termine angesetzt für die wesentlichen Prüfungsfächer, auch über einen recht großen Zeitraum von mehreren Stunden, das auch freiwillig abläuft. Und ja, da versuchen wir das jetzt gerade ein bisschen so zu organisieren, dass natürlich auch da nicht alle auf einmal kommen, sondern dass man abklärt, in welcher Reihenfolge man die dann jeweils da einbestellen kann. Und für die also dann Schwierigkeiten haben, gibt es da nochmal eine Möglichkeit, Fragen zu klären und da nochmal ins Gespräch zu kommen unter ja eben Einhaltung dieser Abstandsregeln. Des Weiteren haben wir bei uns im Gebäude überall jetzt so Zettel aufgehängt, die nochmal hinweisen, man soll Abstand halten, man soll sich regelmäßig die Hände waschen, insbesondere wenn man von der Toilette kommt. Fand ich schon witzig, dass das extra nochmal draufstehen muss. Und eine Information, die für jeden Schüler, glaube ich, sowieso mittlerweile ins Blut übergegangen ist, nur so lange in der Schule aufhalten wie nötig. Also das hängt bei uns auf alle Fälle überall. Innerhalb der Prüfungsräume gibt es zusätzlich nochmal auf den Tischen, die nicht belegt werden sollen, so Zettel. Die Tische sind und die Stühle sind weiterhin da, also das ist auch nochmal so eine kleine Möglichkeit, um weiterhin Abstand halten zu können. Das ist nur so eine Art schachbrettartigen Anordnung erfolgt das. Also die Tische sind in so einer Art Raster dann aufgestellt und zwei Plätze nebeneinander oder übereinander dürfen nicht belegt werden. Gleichzeitig soll direkt vom Pult keiner sitzen und auch direkt an Eingangstüren oder Fluchttüren soll auch niemand sitzen. So kann man da irgendwie, ja, haben wir ein bisschen rumkonfiguriert, dass das irgendwie passt. So viel, erstmal bis hierhin. Bleibt mir gewogen, wünsche euch weiterhin noch einen guten Start in die Woche. Wir hören voneinander, wascht euch die Hände. Bleibt zu Hause. Bis dahin und tschüss.